Kapitel 1 Ankunft in Berlin. Berlin, Hauptstadt von Deutschland. Hauptstadt des deutschen Kinos beim Festival des Films, der Berlinale. Frauke ist sehr aufgeregt, als der Zug in Berlin Hauptbahnhof hält. Ein Koloss aus Glas und Stahl, erst vor einigen Jahren gebaut. Eine tolle Location für einen Actionfilm, denkt Frauke. Frauke lebt mit ihrer Familie in Lüneburg, einer Stadt in Norddeutschland. Sie ist 17 Jahre alt, aber sie sieht älter aus, denn sie ist sehr groß. Ihr Bruder Alexander ist auch mit nach Berlin gekommen. Er studiert an der Filmhochschule Hamburg. Er möchte Regisseur werden. Frauke und Alexander steigen aus. Frauke schaut sich um. Mensch, Alex, guck mal, wie trendy die Frauen alle angezogen sind. Wie richtige Stars. Auch Alex guckt sich die Leute neugierig an. In Lüneburg gibt es so etwas nicht. Weißt du, wie wir zu Tante Sophie kommen? Fragt Frauke ihren Bruder. Ja, ganz einfach. Sie wohnt doch in der Nähe vom Bahnhof. Komm, wir können zu Fuß gehen. Die beiden stehen nun auf dem Bahnhofsvorplatz. Für Februar ist es gar nicht so kalt. Die Sonne scheint und der Himmel ist tiefblau. Autos huben, Busse kommen, Taxis halten und fahren sofort wieder weg. An der Fassade eines Hochhauses blinkt Werbung und läuft ein Nachrichtenband. Die 58. Berlinale. Spannende Filme und Stars hautnah. Was für ein Unterschied zu Lüneburg, denkt Frauke. Nach 10 Minuten sind die beiden bei ihrer Tante. Sie sind ein Stück den Kurfürstendamm entlang gegangen und dann in die Uhlandstraße abgebogen. Tante Sophie wohnt in einer typischen Berliner Altbauwohnung mit hohen Stuckdecken und großen Fenstern. Hallo Frauke, hallo Alexander, wie war die Reise? Fragt Tante Sophie. Super! Lüneburg-Berlin ist ja nicht so weit. Wir sind in Hamburg umgestiegen und haben dann den Intercity-Express genommen, antwortet Alexander. Gerade mal 2 Stunden hat der gebraucht. Tante Sophie! Ruft Frauke und umarmt die ältere Frau. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin. Seit Jahren wollte ich zur Berlinale. Und jetzt hat es endlich geklappt. Hast du ein Glück, dass du in Berlin wohnst? Ach, weißt du, das Filmfestival ist nur Stress. Zu viele Leute, zu viel Verkehr, zu viel Lärm. Antwortet Tante Sophie. Warum bist du so negativ? Fragt Frauke. Nicht negativ. Realistisch, meine Liebe. Alles unnützer Luxus und... Ja, das verstehe ich, unterbricht sie Alexander. Aber Berlin ist und bleibt die Hauptstadt des Films. Klar, aber... Naja, ihr seid ja hier, um euch zu amüsieren. Was habt ihr denn vor? Also ich... antwortet Frauke. Möchte so viele Filme wie möglich sehen und eine Reportage machen. Du weißt doch, dass ich Journalistin werden will, oder? Ja. Deine Mutter hat mir das erzählt. Toller Beruf, aber da muss man lange studieren. Ja, ich weiß, aber das ist kein Problem. Ich habe gute Noten und bin sehr motiviert. Na, vor allem seid ihr ja wohl erstmal müde und hungrig, oder? Ich mache euch ein paar belegte Schrippen. Das ist sehr nett von dir, sagt Alexander. Aber bei dem tollen Wetter wollen wir sofort raus zum Potsdamer Platz. Au ja, ruft Frauke. Wips gucken. Vielleicht gibt mir ja jemand ein Autogramm. Tante Sophie, dürfen wir deine beiden alten Fahrräder haben? Fragt Alex. Natürlich. Na, denn man tau. Sagt man doch so bei euch im Norden, oder? Die riesigen Leuchtreklamen am Potsdamer Platz haben nur ein Thema: die Filme des Festivals. Frauke weiß gar nicht, wohin sie zuerst schauen soll. Und überall hängt das rote Poster mit den Berliner Bären. 58. Berlinale, 7. bis 17. Februar 2008. Aber Frauke sieht auch überall das Bild von Nina Meyer. Die Deutschen lieben diese junge Schauspielerin. Wie früher Romy Schneider als Sissi. Nina Meyer stellt auf der Berlinale ihren neuen Film vor. Eine musikalische Komödie, in der sie singt und tanzt. Titel: Ein Sommertraum. Sieht die toll aus, denkt Frauke, als sie vor dem Filmplakat steht. Und tanzen und singen kann sie auch. Nina Meyer ist 30 Jahre alt. Sie mag keinen Glamour, Starrummel interessiert sie nicht. Sie will, dass man sie für ihre Arbeit als Schauspielerin schätzt. Frauke verehrt Nina und sieht ihr sogar ähnlich. Lange, dunkle Haare, große blaue Augen und beide haben einen Schönheitsfleck am linken Ohrläppchen. Frauke weiß das, weil sie einmal ein Porträtfoto von Nina gesehen hat. Eigentlich nur ein Detail, dieser Schönheitsfleck. Aber Frauke ist glücklich, dass sie das mit der Schauspielerin gemeinsam hat. Sie weiß aber auch, dass das ein bisschen kindisch ist. Deshalb erzählt sie niemandem davon.